Erst als König Hiskia diese Nachricht hörte, zerriss er seine Kleider, zog ein grobes Gewand an und ging in den Tempel des Herrn. Zweiter ersandte Eljakim, den Palastverwalter, Sebna, den Staatsschreiber, und die ältesten Priester, die ebenfalls grobe Gewänder trugen, zum Propheten Jesaja, dem Sohn des Amots. Dritter, sie sagten zu Jesaja: König Hiskia lässt dir sagen, heute ist ein Tag voller Not, Strafe und Schande, denn es ist wie ein Kind, das geboren werden soll, aber die Kraft zur Geburt fehlt. Vierter, vielleicht hört der Herr, dein Gott, die Worte des Rabsake, den der König von Assyrien gesandt hat, um den lebendigen Gott zu beleidigen. Möge der Herr diese Worte bestrafen, die er gehört hat. Bitte du für die Menschen, die noch übrig sind. 5. Als die Diener von König Hiskia zu Jesaja kamen, 6. gab Jesaja ihnen diese Antwort: Sagt eurem Herrn, so spricht der Herr, hab keine Angst wegen der Worte, die du gehört hast, denn die Diener des Königs von Assyrien haben mich damit beleidigt. 7. Ich werde dafür sorgen, dass er eine Nachricht hört und in sein Land zurückkehrt, und dort werde ich ihn mit dem Schwert töten. 8. Danach kehrte der Rabsake zurück und fand den König von Assyrien, der gerade Libna belagerte, denn er hatte gehört, dass der König von Lachis abgezogen war. 9. Als König Sanherib die Nachricht über Tirhaka, den König von Kusch, hörte, dass dieser gekommen war, um gegen ihn zu kämpfen, sandte er erneut Boten zu Hiskia mit der Botschaft: Sagt König Hiskia von Juda, 10. lass dich nicht von deinem Gott täuschen, dem du vertraust, indem du denkst, Jerusalem wird nicht in die Hände des Königs von Assyrien fallen. 11. Du hast selbst gehört, wie die Könige von Assyrien alle Länder behandelt und vollständig zerstört haben. Glaubst du wirklich, du könntest entkommen? 12. Haben die Götter der Völker, die meine Vorfahren vernichtet haben, diese Städte gerettet, wie Gosan, Haran, Rezef und die Leute von Iden in Telassar? 13. Wo sind die Könige von Hamat, Apat und die Könige der Städte Sepharvaim, Hena und Auwa? 14. Als Hiskia den Brief von den Boten erhalten und gelesen hatte, ging er in den Tempel des Herrn und breitete ihn vor dem Herrn aus. 15. Und Hiskia betete zum Herrn und sagte: 16. Herr der Heerscharen, Gott Israels, du thronst über den Cherubim. Du allein bist der wahre Gott über alle Königreiche der Erde, du hast den Himmel und die Erde geschaffen. 17. Herr, höre uns zu und sieh uns an. Höre die Worte Sanheribs, der seine Boten geschickt hat, um den lebendigen Gott zu beleidigen. 18. Es stimmt, Herr, die Könige von Assyrien haben alle Völker und ihre Länder verwüstet. 19. Sie haben ihre Götter ins Feuer geworfen, denn das waren keine echten Götter, sondern nur Dinge aus Holz und Stein, die von Menschen gemacht wurden. Deshalb konnten sie sie zerstören. 20. Aber jetzt, Herr, unser Gott, rette uns aus seiner Macht, damit alle Königreiche der Erde erkennen, dass du allein der Herr bist. 21. Da sandte Jesaja, der Sohn des Amots, eine Nachricht an Hiskia und ließ ihm sagen: So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dein Gebet wegen Sanherib, des Königs von Assyrien, gehört. 22. Dies ist das Wort, das der Herr über ihn gesprochen hat: Die Jungfrau, die Tochter Zion, verachtet dich und spottet über dich. Die Tochter Jerusalem schüttelt den Kopf über dich. 23. Wen hast du verhöhnt und beleidigt? Gegen wen hast du deine Stimme erhoben und deine Augen hochmütig aufgerichtet? Gegen den Heiligen Israels. 24. Durch deine Diener hast du den Herrn beleidigt und gesagt: Mit meinen vielen Streitwagen bin ich auf die höchsten Berge gestiegen, bis zum äußersten Libanon. Ich habe seine höchsten Zedern und besten Zypressen gefällt und bin bis zu seinem dichtesten Wald vorgedrungen. 25. Ich habe Brunnen gegraben und fremdes Wasser getrunken. Mit meinen Füßen habe ich alle Kanäle Ägyptens trockengelegt. 26. Hast du nicht gehört? Ich habe das alles schon vor langer Zeit geplant und vorbereitet. Jetzt habe ich es geschehen lassen, dass du befestigte Städte zu Ruinen machst. 27. Ihre Bewohner waren machtlos, erschraken und wurden beschämt. Sie waren wie Gras auf dem Feld, wie junges Grün auf den Dächern oder wie verdorrtes Getreide. 28. Ich weiß genau, wann du aufstehst und dich setzt, wann du gehst und kommst, und wie du gegen mich wütest. 29. Weil du gegen mich wütest und dein Hochmut bis zu meinen Ohren gestiegen ist, werde ich dir einen Ring in die Nase und einen Zaum ins Maul legen. Dann werde ich dich auf demselben Weg zurückführen, auf dem du gekommen bist. 30. Dies soll dir als Zeichen dienen. Dieses Jahr werdet ihr essen, was von selbst wächst, und im zweiten Jahr, was aus den Wurzeln nachwächst. Im dritten Jahr aber sollt ihr sehen, ernten, Weinberge pflanzen und ihre Früchte genießen. 31. Die Menschen aus dem Haus Juda, die entkommen und übrig geblieben sind, werden wieder Wurzeln schlagen und Früchte tragen. 32. Denn von Jerusalem wird ein Rest von Menschen ausgehen und Überlebende vom Berg Zion. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. 33. Darum spricht der Herr über den König von Assyrien. Er wird nicht in diese Stadt eindringen, keinen Pfeil darauf schießen, keinen Schild gegen sie erheben und keinen Belagerungswall gegen sie bauen. 34. Auf demselben Weg, auf dem er gekommen ist, wird er zurückkehren, aber in diese Stadt wird er nicht eindringen, sagt der Herr. 35. Ich werde diese Stadt beschützen und retten, um meinetwillen und wegen meines Dieners David. 36. Da ging der Engel des Herrn hinaus und tötete 185.000 Mann im Lager der Assyrer. Als man am nächsten Morgen aufstand, fand man sie alle als tote Leichen. 37. Daraufhin brach Sanherib, der König von Assyrien, auf, zog ab, kehrte um und blieb in Ninive. 38. Als er einmal im Tempel seines Gottes Nisroch betete, ermordeten ihn seine Söhne Adramelech und Sarezer. Sie flohen danach ins Land Ararat, und sein Sohn Asarhadon wurde König an seiner Stelle.